Einmal danke. Und ganz oft bitte, bitte, bitte, bitte, bitte, bitte, bitte, bitte, bitte, bitte, bitte, bitte, bitte, bitte, bitte. Thank you. wüsste ich so viel, so viel, so viel. Lass mich, lass mich. Bitte, bitte.